Dokumentation. Eine gewollte Beschränkung. Ein Mensch wird das Seinige dann gänzlich in Ordnung halten können, wenn es von seinem Umfang ausreichend begrenzt ist. Das Ganze, was von ihm abhängt, soll von ihm beherrscht werden. Allein nur auf diese Weise wird er hinreichend mit seinen Dingen zu bestehen vermögen. Danach wird er streben, eine Einheit des ihm Gegebenen zu erreichen, so dass das für ihn einsichtig ist. Das wird zu mancher Kenntnis beim Menschen führen. Eine solche braucht allein nur auf das Gegebene übertragen zu werden, um es nutzen zu können. Aus diesem Grund hat Schneider es sich manchmal genau überlegt, was denn eigentlich zu ihm bisher gut gepasst hat und darum von ihm auch weiterhin angenommen werden kann. Er glaubt so fest an die Vorgabe einer Endlichkeit der Dinge seines Daseins, dass er deren Erhaltung zu bewirken versucht. Er hat darum jetzt begonnen, das eigene Gute als Sache abzuschließen. So wird er einmal damit etwas gewinnen. Das erhofft er sich zumindest dabei.